Quest-Cars, Starfinder, Schlick und Schnitzel. Mal den Trog. Den können wir doch mitnehmen, oder? Das müsst ihr die Anführerin fragen. Ich bin ja nicht da, ich bin am Tresen. Und klopfe nervös auf den Tisch, weil wirklich langsam, weil ich echt genervt. Ich kann verstehen, dass die Bewertung so scheiße ist hier. 2,5 Sterne. Was ist das denn? Langsam bin ich sauer. Es kommt dann auch so ein Roboterarm irgendwie, der so in so einer abgehackten, also das ist das Stück Technik, was da irgendwie da ist, aber anscheinend echt schon Oldtank, rüberfährt dir deine Bestellung, was war das, 2x Pommes und einen wirklich großen Becher voll mit grünen Schnaps irgendwie rüberschiebt. Genau. Und die eine Pommes war für Tick zum Mitnehmen und der grünen Schnaps im Becher auch. Die andere Pommes war eigentlich für hier, die wollte ich eigentlich mit Saren teilen, aber ich nehme sie jetzt mit und gebe sie unseren Freunden. Ja, wer hat denn eigentlich bezahlt hier? Ach so, noch niemand. Ich guck Damien an und mach so Fingerguns. Und ich zahle das natürlich. Was kostet das? Habe Geld. Ich habe Credits. Wir müssen jetzt nicht hier dafür Credits abrechnen, aber es ist ein nicht schockierender Preis. Es ist okay, halt, ich zahle den nicht schockierenden Preis und gebe sogar noch ein bisschen Trinkgeld. So bin ich. Saren? Skittermänner? Skittermänner, ja. So heißt auch die deutsche Übersetzung. Ja, ich war auch überrascht. Skittermänner. Sind die inzwischen dann auch Richtung Wäscher gegangen? Weil. Ja, die. Saren hatte ja. Ja, du so hast die Richtung. Du hast sie rüber und sie zerren da gerade jemanden im Trog herum und versuchen den gern Wäscher irgendwie zu zerren, um zu fragen, ob sie den Trog mitnehmen können, der noch halb voll ist. Während Saren da so ein bisschen alleine steht, würde er sehr gerne mit seinem Handterminal versuchen, sich remote auf diese Bedienungsdrohne aufzuschalten und ihr sozusagen einen kleinen, weiß ich nicht, vielleicht die ein oder andere Subroutine mal umrouten und vielleicht auch mal den ein oder anderen Schaltkreis überladen, so dass die halt in einem auffälligen, in einer auffälligen Art und Weise stürzt und am besten sogar noch in der Nähe von den Skittermännern tatsächlich. Also während sie vielleicht irgendwie gerade so Teller wegbringt oder so. Das würde Saren gerade ganz gerne probieren. Traust du etwa unseren neuen Freunden nicht? Voll, doch. Also bitte. Sechs Arme können nur von Kompetenz zeugen. Und das Fell. Boah. Ja, hast du dir mal diese kleinsten Augen angeguckt? Ja. Ich hätte gerne von dir einen Computerwurf. Und bevor ich dann weiß, was das ist, möchte ich gerne nochmal zu Tick rüber. Außer du legst Wert drauf und willst so lange warten zeitlich, bis die anderen zurückkommen. Aber wir können jetzt auch gerne zu dir nochmal. Okay. Ja, ist okay. Okay. In der Zwischenzeit hättet ihr Tischer irgendwie, weiß nicht, Kleenex, Space Kleenex irgendwie angeboten, irgendwie, dass du deine Schnute da irgendwie abwischen kannst und hätte irgendwie, weiß ich nicht, einen Energy Drink zum Durchspüren dir rübergereicht. Also hätte dir irgendwie, während so dein Erbrochenes so langsam in den Ritzen des Ganges so verschwindet. Irgendwie ist schon, das kriegt man super scheiße nur sauber. Da kannst du eigentlich das ganze Raumschiff nur einmal vakuumieren und dann ist alles raus. Und sie hat auch inzwischen irgendwie die mit so einem kleinen Hüpfen und so einem kleinen Bupp irgendwie die Kamera irgendwie ausgemacht. Irgendwie das Streaming-Setup so ein bisschen ausgemacht. Und reicht ja halt so die Sachen an. Und ist so ein bisschen. Wippelt so ein bisschen so, während du dich da irgendwie noch sammelst. Ja, Tick, also Ich nehme das an. Ich nehme das, das Tuch, putze mir so ein bisschen die Schnauze ab und den Energy Drink habe ich noch nie getrunken. Nipp ich dran. Fürchterlich süß. Ja. Verziehe so ein bisschen das Gesicht, aber versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Dabei merkt man es natürlich sofort. Aber trinkt es trotzdem, weil ich auch dankbar bin für einen anderen Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob Krötenschnaps erbrochen noch so viel anders schmeckt, aber okay. So viel da Distanz dazwischen liegt. Mm. Die Konsistenz ist es, ja? Mm. Die Konsistenz ist es. Tischer tippelt so und meint dann nochmal, Mann, das habe ich wirklich nicht gewusst, dass es dir so schlecht geht. Du bist gleich so ausgeflippt und dann bin ich so ausgeflippt. Und ich glaube, das ist mit aufgenommen jetzt. Und Tick kriegt ganz große Augen und guckt sie an und sagt, aufgenommen? Mann, ich habe vergessen, dass es noch an war und du hast vorgelesen und ich dann da ist der Chat ausgeflippt und dann kam so und dann. Ich glaube, das haben die Leute gesehen. Das haben andere gesehen? Ich glaube, es haben alle gesehen. Wie viele Zuschauer hattest du denn? Und sie zeigt so auf einen Counter, also sie hat so Statistiken auf so einem separaten Screen, wie irgendwie Chat-Interaktion richtig so wie so ein Aktienkurs, also die so hoch zeigen. Und auch unter anderem halt eine Abozahl, die halt. Ich glaube, sie hat nicht so ganz gelogen. Also anscheinend hat sie schon eine Followerschaft, eine stabile, keine exorbitante, aber eine sehr stabile. Und die Zahl und auch andere Zahlen gehen ziemlich steil nach oben. Du musst keine Experte dafür sein, um zu wissen, irgendwas passiert da gerade eben. Aber das war jetzt nur in deinem Livestream. Das hat doch bestimmt noch keiner auf eine andere Plattform hochgeladen, oder? Naja, einmal in der Cybersphäre ist es drin. Was machen wir denn jetzt, wenn das jemand sieht? Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was ich gesagt habe. Ja gut, wenn das jemand aufgenommen hat, dann kannst du es dir ja nochmal angucken. Ich ein hysterisches Weinen aus. Nein, nicht weinen, sonst fange ich auch noch an zu weinen. Was machen wir jetzt? Willst du eine Stellungnahme? Wir können eine Stellungnahme aufnehmen oder wir können ein Sponsoring draus drehen oder ich kann sagen, es war ein soziales Experiment. Tick beruhigt sich langsam wieder. Wie viel Leute haben denn eingeschaltet dabei? Kannst du das nachgucken? Sie nickt, geht rüber zu ihrem Rechner-Setup und sie murmelt da so ein bisschen was und dann irgendwie das ist nicht so gut. Oh, Chat-Interaktion 3000%. Oh, Follower 6000%. Ja, mehr als sonst. Schon viele. Viele. Und sie deutet so auf den Bildschirm halt, wo irgendwie eine aktuell der Status ist, dass irgendwie man so eine fünfstellige Zahl hat, die aber weiter nach oben tickert. Ich atme tief durch. Oh Gott, was werden das meine 472 Geschwister sehen? Oh, ich glaube, es kann sein, dass sie es gleich sehen, ja? Wenn ich das so sehe, wie das hochtickt. Ich glaube, du bist viral gegangen. Oh, ich glaube, das ist gut. Oh, Mann, das gibt ein Sponsoring. Ach du meine Güte, was machen wir denn jetzt? Das war so nicht geplant. Ich krieg einen Schluck auf. Das ist ein Power-Move, ja. Erstmal Schluck auf. Und ihr wird schon wieder übel, aber diesmal reißt sie sich zusammen und drückt so die kleinen Pfötchen in die Energy-Drink-Dose, dass da so ganz mini-kleine Einkerbungen entstehen. Und dreht sich um zu Tischer und sagt, aber ich bin bereit, alles zu ertragen, was jetzt folgt. Aber kannst du uns helfen, Tal zu retten? Moment mal, du hast es doch erwähnt, du hast doch erwähnt, dass ich helfen sollte, und jetzt haben das die anderen auch gesehen. Wir müssen mal vielleicht ins Chat gucken, oder vielleicht muss ich in meine Mails gucken, vielleicht in meine Messenger, vielleicht ist das schon was, vielleicht kann jemand helfen. Also vielleicht kann ich, nicht ich helfen, aber vielleicht kann jemand von den Followern helfen. Oh, guck bitte nach, ob da jemand ist. Vielleicht können wir einen Aufruf starten. Naja, das hast du ja quasi jetzt schon gemacht. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen, diese Info. Also. Und Tisha fängt an, hat sich halt inzwischen wieder auf ihren Platz gesetzt, rollert so ran und hat Kamera trotzdem noch aus. Das Spiel läuft irgendwie so nebenher und sie scheint so die Statistik irgendwie so auszuwerten, geht so den Chat durch. Guckt irgendwie, was in ihrem Social-Media-Profil irgendwie passiert. Auch da, wenn sie so das Fenster aufploppt, zählt das so hoch. Sie guckt auch anscheinend irgendwie so Hashtags durch. Das Ding ist ja auch, ihr seid ja aus dem Jump quasi ja wieder raus. Wir hatten ja darüber gesprochen, Infosphere ist so fragmentiert. Und da ist ja ein fester Platz. Also da hätte man sich schon darum gekümmert, dass dann auch dementsprechend da man eine Vollverbindung hat mit der Infosphere. Das heißt, das Ding ist raus. Also das ist auch live rausgegangen. Das ist auch verteilt worden. Und auch, wo sie in diese Hashtags guckt, sieht sie auch, klickt sie so drauf und sieht so halt, und das kannst du auch von deiner Position aus sehen, wie du da stehst mit deinem Zettel und das so vorliest. Und man sieht eigentlich auch nur, also der Fokus ist klar auf dich. Man sieht irgendwie Tischer so nur so im Hype und wie du so, das ist halt irgendwie der erste, fängt da irgendwie schon so an, so ein Lo-Fi-Beat irgendwie drunter zu legen, dass sowas dann irgendwie kommt. Was gibt's denn für Hashtags? Also gut, welcher fällt mir ein? Best Izuki oder True to the Heart oder Support Your Tie oder Real Talk. Ist auch wichtig. Also so die Dinger, die man drunter vermuten würde. TikTok, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, Mischa, sehr schön. TikTok, ja. Sehr schön. TikTok, sehr schön. Das heißt, das Ding wird in den 18 Uhr Nachrichten sein, wahrscheinlich. Ja, im Morgenmagazin, wo dann die neuesten, die coolsten TikTok-Challenges sonst laufen, läuft jetzt TikTok. TikTok. Okay. Ja, Tick hat das immer noch nicht so ganz verstanden, weil sie hat ja auch nicht so neu moderne Geräte. Sie hat ja nur diese ganz alten, halb kaputten Sachen und ist da nicht so unterwegs, außer bei Spacebook. Aber das ist eine andere Geschichte. Und tippelt so hinter ihr auf dem Stuhl rum, so nervös von einem Fuß auf den anderen. Und fragt, hat sich jemand gemeldet? Kann uns jemand helfen? Oh, ich glaube, es haben sich alle gemeldet. Mann, das hört ja gar nicht mehr auf. Guck doch hier, da und da ist es auch wieder hochgeladen. Und meine Inbox ist vollkommen voll. Und du siehst halt auch so, es ist vor aus dieser Seite, wo sie halt dann irgendwie streamt und auch diese Inbox, das ist halt, da blubbt halt immer mal wieder so ein Nachrichtensymbol auf irgendwie. Und also sie meint dann auch nur so, das dauert ja ewig, bis ich da durch bin. Okay, ich wir machen erstmal Ruhe. Das ist mein erstes Mal viral. wir bewahren erstmal Ruhe und dann schauen wir mal durch die Nachrichten. Wir machen jetzt erstmal einfach nichts und ich schau mal. Und sie guckt so zu dir rüber. Hast du ein Terminal? Nicht mehr. Das musste ich abgeben. Sonst hätte ich dir Koop-Zugriff gegeben zum Durchforsten. Ich schau mal noch schnell. Und sie geht irgendwie an eine ihrer Schubladen von ihrem ganzen Grümpelkram, den sie da so stehen hat, und macht die Schubladen auf und sucht da so und es raschelt die ganze Zeit und guckt, ob sie da irgendwie noch was findet. Und sie hat so ein sie greift dann was raus, was wohl ein Terminal ist. Wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, dein altes, was hattest du vorher für ein Terminal? Es war auch eher so ein zweckmäßiges, ne, sagtest du, glaube ich, so ein... Version 1.0. Ja, ja. Und das ist, ich sag mal, vielleicht Version 1.5 so. Also schon ein bisschen moderner, aber wohl ein Auslaufgerät. So ein bisschen wie man alte Handys dann irgendwie in die Schublade legt und sagt, das kann ich noch gebrauchen, wenn mein Handy kaputt geht. Und das liegt dann halt irgendwie so und man holt es vielleicht mal raus oder gibt es seiner Mama oder so oder seinem Papa. So, bis die das dann irgendwie kaputt machen. Ja. Und reicht dir das so rüber? Das ist, wie gesagt, es ist ein bisschen moderner. Es hat dann irgendwie schon mal eine Funktion mehr oder so. Ist halt jetzt aber nicht vollkommen, wenn du es irgendwie anschaltest, nicht komplett fremd. Ist das neu. Darf ich das haben? Ja, richte dir das mal ein. Ich schieb dir dann die Daten rüber. Und dann müssen wir erst mal gucken, was wir hier gemacht haben. Oh Mann, das könnte der große Durchbruch sein. Kann ich von hier aus auch meine Freunde kontaktieren? Ja, richte es einfach nur ein. Hier, du kannst an die Infosphere, loggst dich einfach ein und dann. Und es fährt halt so hoch und es muss halt auch erstmal so ein bisschen wirklich hochfahren. Die bekommen so typische Kommandobefehle. Das Display ist weitaus weniger zerkratzt als sein altes auch, ist klarer zu lesen auch, hat eine Hintergrundbeleuchtung, die echt anscheinend verbesserter wurde. Wow. Und ist schon, Polyphone klingelt. Ja, genau. Das Jamba-Spar-Abo funktioniert jetzt auch auf deinem Handy. Schön. Freue ich mich. Und ich habe schon gesehen, das Terminal ist auch schon aufgeblippt. Also wir haben auch schon wieder in unserem Ingame-Chat tauchen auch schon wieder die ersten Nachrichten auf. Das heißt, da kann wahrscheinlich bald was an unsere restliche Truppe kommen. Tick, magst du erstmal ein bisschen was schreiben, das hochfahren lassen? Wir gucken kurz mit der Skittermänner-Situation oder wolltest du gerade noch was machen? Ich wollte nur Wäscher und Saren kontaktieren darüber, aber das kann ich ja schriftlich machen. Ja, die kommentieren es dann quasi von der anderen Seite. Ha, wir sind ja so multimodern heutzutage hier. Mensch. Ich hab's aber auf lautlos, krieg das eh nicht mit, wenn da was kommt. Also Saren gucken. Du hattest auch eine Computerprobe gelegt, um mal zu gucken, ob du das Ding zahlen kannst. Ja, wie lief's denn? Warte. Sieht man das? Ja, du mit deiner Kamera wieder. Das ist so. Ich muss gerade so eine Kamera fahren. So. Ich hab gewürfelt. Ihr seht das gar nicht, was ich sehe, ne? Nee, wir sehen dich. Ah, schade. Ja, okay, schade. Aber es war dramatisch. Ja, sah cool. Ja, man kann eigentlich so eine Desk-View machen. Das wollte ich mal ausprobieren. Dann hättet ihr den Würfel jetzt auf den Tisch liegen sehen. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen halte ich jetzt den Würfel. Hoffentlich sieht man das. Da. Eine 20, eine Naturalus Trenticus. Ja. Deswegen gerade auch sehr, sehr gefreut. Oh! Ja, kommt nicht so häufig vor. Du, Oh ja. Das ist für dich ein fucking Kinderspiel. Diese Tech da ist sowieso ein halbes Wunder, dass das überhaupt sowieso noch irgendwie läuft. Und davon mal abgesehen ist der Zugang super easy. Alles, was irgendwie Passwörter sind, im Standardvorlage. Also es ist überhaupt gar keine Herausforderung für dich, da irgendwie einzusteigen. Du hast Vollzugriff. Und du merkst auch, dadurch, dass du hast quasi, also du merkst so, okay, ist so die Steuerung so, du guckst so wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich über dein Terminal greifst du zu, wahrscheinlich dann auch direkt oder so. Ja. Und du gehst du da durch die Sachen durch und du merkst so plötzlich, oh, du hast irgendwie einfach mal Vollzugriff zur Station. Du hast einfach mal zum Schnitzelzwerg gehört, quasi digital gerade irgendwie dir. Es ist nice. Wirklich so durch den Roboter irgendwie, dass du eine Querverbindung hast, um auf diese ganze Station zuzugreifen. Bitteschön, Saren. Der Schnitzelzwerg steht dir offen. Saren würde entsprechend die Befehle und vielleicht irgendwie, ich könnte mir vorstellen, so on-screen irgendwie auch so wie eine Art kleinen Controller hat, um tatsächlich direkt diese Drohne halt zu steuern. Und was er auf seinem Terminal definiert ist, dass in der gesamten Schnitzelzwerk, in dem Restaurant sozusagen, alles an Lichtern ausgeht, außer so ein Spotlight direkt auf Wäscher, den Skittermändern und dieser Drohne und würde diese Drohne halt in einem absoluten theatralischen so richtig, dass die so zusammenbricht und so zu den Skittermännern so nach dem Motto, ah, Hilfe, helft mir, und sie legt sich so auf den Boden und rollt sich dann so und auf dem Display wird nur Hilfe und dann wird's ausgehen und dann wird die Drohne in dem Moment herunterfahren, aber weil er halt immer noch diesen Zugriff über wahrscheinlich irgendwie sowas wie Wi-Fi oder so hat auf diese Station, würde er auch die Musik komplett stoppen und das wäre dann so der Moment, wo er, das ist Sarens Test. Sozusagen. Die Musik geht aus, das Licht geht aus, es ist irgendwie nur ein Spot auf genau die Situation. Es passiert genauso, wie du dir vorgestellt hast. Der Roboter nur so, oh! Und liegt so quer irgendwie, es ist so quer rüber. Er hat irgendwie noch so eine Kabelverbindung noch zu seinem ursprünglichen Platz, aber er ist so irgendwie so drüber. Hilfe! Und du, Merkitosch ist dann irgendwie nur so, Scheißgrütze! Was denn hier los? Und ist irgendwie am gucken, ob er irgendwo erkennen kann, woher die Scheißgrütze kommt. Und ist, was man trotzdem natürlich noch so ein bisschen hat, ist klar, die Leute sprechen halt trotzdem noch, man hat so ein bisschen geklirrt, aber die Musik ist aus. Und Wäscher, kurz, du, wie gehst du mit der Situation um? Ich beobachte angespannt, aber ich bin aktuell tatsächlich eher beschäftigt. Ich schreibe mit Pick und habe Informationen erhalten und versuche das gerade zu verifizieren. Also ich habe nicht so viel mitgekriegt tatsächlich, weil ich auf meinem Terminal, danke, weil ich da gerade nach Hashtag TikTok suchen soll, hat Tick geschrieben. Und ich gerade nicht, und irgendwie ist Tick viral. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das ansteckend ist, was da gerade an Bord abgeht. Also ich bin so ein bisschen verwirrt und hänge über meinem Terminal gerade. Okay, dann ja. Ja, und ich gucke nur so mit einem Auge, was da gerade so passiert ist. Die Musik ist aus und gucke jetzt so verwundert um mich rum. Also ich weiß nicht genau, was abgeht. Ein halbes Auge haben wir definiert. Genau, ein halbes Auge. Ja. Genau so wie beschrieben mit dem Spotlight irgendwie. Und da stehen ja dann noch Lumpy, Clippy und Mibi so mit ihrem Trog, den sie gerade eben noch so halten. Und dann meint Lumpy dann nur so, wo er auch so merkt, dass die Drohne da so halb theatralisch umgefallen ist, meint er so, wir müssen helfen. Los, Clippy, zeig, was du kannst. Und die drei lassen irgendwie in einer Selbstverständlichkeit einfach den Napf langsam ab. Clippy nimmt so seinen Rucksack ab. Die anderen beiden hatten inzwischen auch so mit ihren Reisesachen irgendwie auch ihre Rucksäcke ab. Aber Clippy fängt an irgendwie und macht den Rucksack auf und legt so irgendwie, schmeißt so die Sachen raus, die halt irgendwie jetzt gerade eben gar nicht passen und so. Und Kleppi greift sich dann irgendwie so eine Art Schraubendreher und auch irgendwie in für die eine von den sechs Händen und bei den anderen dann irgendwie nochmal eine Zange, mit dem anderen noch sowas ähnliches wie so eine lange SD-Karte irgendwie und macht sich dann dran und merkt doch so, Moment mal, mach den aber nicht kaputt jetzt hier. Und Kleppi lässt sich da nicht beirren und meint, ich muss helfen. Und ja, du fängst doch da an, da irgendwie dran rumzuwerkeln. Macht dann irgendwie hinten so ein Port auf und sowas. Und genau das, was du wolltest, Kleppi. Kleppi macht irgendwas an dem Gerät jetzt. Du kannst dir das schön angucken. Auch irgendwie, merke Josh, fängt an und macht irgendwie so Klappen auf und versucht irgendwie, macht so Sicherungen an und aus, so klick, klack, klick, klack. Passiert irgendwie nichts. Und die Aufmerksamkeit ist auch wirklich auf den dreien. Was die aber gar nicht stört irgendwie, weil die wollen ja helfen. Also helfen die allen. Hätte Saren noch die Möglichkeit, weil er ja so hervorragend da dieses Ding gehackt hat, tatsächlich da auch während dieser ganzen Reparaturaktion auch immer mal wieder so ein paar Fallstricke noch nachträglich einzubauen, mal was umleiten, da mal, ne, dass er da die ganze Zeit auch immer so richtig da einen Benchmark fährt und guckt, was können die eigentlich? Ja, das kannst du. Du hast auch nach wie vor Vollzugriff. Keiner kann da irgendwie groß was. Du bist jetzt der Schnitzelzwerg quasi und du kannst da Vollzugriff machen und kannst da jetzt selber immer noch auch Vollzugriff. Du kannst dann irgendwie Routinen austauschen. Du kannst auch noch eine weitere Schadsoftware irgendwie einspielen. Du kannst da wirklich den Vollzugriff machen. Und Kleppi macht das so, also auch wenn du näher kommst, wenn du dir das irgendwie ankommst, Schnitz ist ja schön. Also er baut es schon, es ist ein bisschen, es sieht so ein bisschen rough aus erst, was er da macht, schon, aber es scheint so, als ob das jetzt nicht die erste Reparatur von Kleppi war. Die anderen beiden gucken auch zu und ab und an zeigt einer mal so da irgendwie hin, aber so anscheinend hat so richtig nur Kleppi eine Idee und nachdem er sich dann Zugriff geschaffen hat und so, steckt da halt diese überlange SD-Karte irgendwie rein, diese Platine, steckt es da irgendwie rein, macht dann irgendwie noch so ein dünnes Kabel dran, was er dann irgendwie mit sowas sieht so ein bisschen aus wie so ein Gameboy irgendwie und das dann damit verbindet und dann irgendwie so drauf tippert, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, hab ich doch hier wieder bestimmt hier irgendwie, naja, und er fuddelt da halt so rum, ja. Nachdem er mir diese vorzügliche Vorlage gegeben hat und da eine Verbindung herstellt, würde Saren nochmal probieren, einen Hackversuch, allerdings nicht auf Basis der Drohne, sondern über die Drohne, über die Verbindung, die direkte Kabelverbindung an das Gameboy-Terminal wie war das? Kleppi, nicht Kleppi. Ja. Kleppi ist das von Microsoft. Kleppi ist, da musste ich auch sofort dran denken. Ich so, ne, wenn er den Namen hat, das kann nicht sein. Das wird nix. Okay, ja, cool. Wird Saren versuchen, tatsächlich, ne, je nach Möglichkeit, ist halt ein Kabel dran, könnte ich mir vorstellen. Wäre lightning fast, könnte er sich da die Daten halt runterziehen. Und auch mal reinschauen, was machen die so und steckt da mehr hinter? Also nee, da brauche ich keine Probe von dir. Also ganz ehrlich, du hast dich jetzt schon da durch diese ganze Raumstation irgendwie und durch so einen Gameboy, der da drangehangen wird, das hält ich jetzt überhaupt gar nicht aus. Also das ist Old-Tech. Das ist Old-Tech, da kannst du dann drauf zugreifen. Das ist vielleicht ein bisschen langsam und ein bisschen mühselig, aber das ist stabile Old-Tech. Das hat schon fast wieder so seinen Reiz und da kannst du auch drauf zugreifen. Aber das ist da, wenn du drauf zugreifst und mal guckst, geht es viel da um Routinen, um irgendwelche Bauanleitungen oder Routinen oder Abhandlungen über Bauschlick. Was ist Bauschlick? Also so oder Nanitenschlick irgendwie, Abhandlung darüber. Mhm. Viele Tutorials. Viele Schaltzeichnungen und auch einige einfachere Programme, würde ich jetzt mal sagen. Die zieht er sich alle. Also das zieht er sich alles noch auf sein Terminal und lässt da einfach mal werkeln. Und man schaut immer mal wieder so auf die auf den System-Output von der Drohne, um zu schauen, wie erfolgreich sind da gerade die Reparaturversuche. Wie, also wirklich so ein Skill-Check. Könnte man sie tatsächlich an Tal ranlassen oder ist das zu hardwarelastig, zu low-tech, um sie da tatsächlich an einem, ja, praktisch lebende, an eine lebende Person halt zu lassen, die zu einem großen Teil halt synthetische Körperteile, Bestandteile hat. Komm, wir würfeln mal gegeneinander. Wir würfeln einfach mal gegeneinander Technik. Ja, können wir nämlich auch. Wir würfeln mal gegeneinander. Mein Skill, also bei Clippy, ich verrate jetzt nicht wie viel plus alles mehr, gut. Aber ich mach mal einfach mal einen Wurf. Ja, Moment, Technik war das jetzt, Technikwurf. Technik, genau, weil es ja um Reparatur, es geht ja nicht nur um Computer, es geht ja wirklich um Reparatur. Und wir haben ja nicht ein Reparaturskill. Nein, das ist wirklich mehr Technik. Da habe ich. Oder möchtest du zuerst? Hey, mach du mal. Okay, da habe ich eine 15. Okay. Ich habe eine 19 gewürfelt und plus 5 Modifikator. Deswegen 24. Du hattest dann 15. Plus? Also gewürfelt habe ich eine 6 und so. Ich habe 9. Ja, insgesamt waren es 15. Also du. Kurz nur zur Erklärung vom Schwierigkeitsgrad. Also das Ganze, du legst ihn natürlich noch Fallstrecke. Und du guckst nebenher auch noch so ein bisschen zu, was die da machen auf der analog-digitalen Ebene. Und Clippy scheint damit zumindest kein Problem zu haben. Er geht vielleicht da etwas, also dir als Sicherheitsfachkraft wäre wahrscheinlich aufgefallen, dass da irgendwie nebenher irgendwie was passiert, was nicht so ganz cool ist. So, aber Clippy scheint pur, stur an dieser Aufgabe zu arbeiten, Dinge auszuschließen, Fallstricke, die du so auslegst, sage ich mal, zu umgehen und zu sagen, und einfach zielgerichtet an dieser, einfach zu helfen. Weißt du, Clippy will helfen und Clippy hilft. Mhm. Okay. Clippy repariert, okay. Clippy tauscht aus. Sehr schön. Okay, ja, beeindruckend. Das muss ich mir leider ausschreiben. Entschuldigung, wir haben einen neuen Werbespot. Oh Gott, ja. Saren ist auf jeden Fall beeindruckt. Er, wenn man ihm jetzt aufs Terminal schauen würde, würde man sehen, dass er sämtliche Verbindungen, die er da gerade so hat und auch den Vollzugriff, den speichert er sich so schön ab, so als Favorit praktisch. Der Schnitzelzwerg ist sein. Er lässt da zwar noch so eine offenen Zugang für den eigentlichen Schnitzelzwerg, aber hätte tatsächlich immer diese Backdoor offen und würde auch dauerhaft immer einen Log bekommen, was für Geräte verbinden sich da gerade in der Infosphäre, in diesem Etablissement. Also da hat er sich jetzt wirklich so eingenistet. Schreibt dir mal bitte zwei Sachen dazu auf. Schreibt dir mal bitte auf, als okay. Item auch gerne oder als Datensatz meinetwegen. Vollzugriff Schnitzelzwerg. Und Datensatz Clippys Skittermander, damit wir irgendwie da noch wissen, wovon wir sprechen. Wenn du das später nochmal davon nutzen möchtest oder sowas, dann dass du das als Werkzeug quasi gebrauchen. Genau, erstmal haben. Ja. Genau. Okay, du wolltest aber noch irgendwas. Ich sehe schon, im Chat wird auch Moment. Regel geschrieben. Naja. Und zwar, Saren bekommt das gar nicht so mit, was da im Messenger geschrieben wird, weil er ja da gerade die ganze Zeit so unterwegs ist mit seinen Routinen und Commands und whatever. Eine Sache, die ich so als Randnotiz noch mitgeben würde, ist, dass, auch wenn das easy war, das war jetzt nichts Schwieriges, aber Saren hat seitdem er so unterwegs war, schon lange nicht mehr einfach nur so ein bisschen, also er ist jetzt kein Script-Kiddy oder so, der weiß schon, was er tut, aber manchmal hat er trotzdem Spaß an der Freude, einfach mal so ein bisschen Schabernack mit Technik zu machen, und das erfreut ihn gerade auch für den Moment ziemlich. Also ich glaube, das ist gerade so ein bisschen so, ah ja, schön. Ne? Hat gut geklappt. Sehr gut. Das muss auch in die Shownotes. Oh, ich sehe es gerade. Ja. Ach, da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das erinnert mich einfach so an diese an die deutsche Synchro von Warcraft 3 damals, wenn man die Orks gespielt hat. Ja. Mehr Arbeit und dann so. Ja, genau. Ah, okay. Währenddessen wissen wir ja, also bekommen wir gerade eben so ein bisschen über so szenenmäßig so ein bisschen hin und her springen. Wir sehen gerade eben, wie schon ein Tick immer mal wieder was schreibt auf ihrem neuen Terminal. Wir sehen, dass Wäsche auch irgendwie sich aufgeregt immer hin und her schreiben. Wir sehen auch, dass Tisha versucht irgendwie das Ganze auf ihrem Sitz irgendwie einzusortieren, was da irgendwie gerade eben passiert. Die Zahlen steigen weiter nach oben so. Und wir haben die Situation, dass bei Saren auch macht er so seinen Schabernack, aber die Skittermänner fangen an, das zu tun, was sie sollen. Und Ja. Ja, die Kleinen. Und so mehr so aus Tetralik oder sowas wischt sich dann auch Kleppi dann zwischendurch mal so ein bisschen die Stirn so, als ob das irgendwie voll anstrengend ist oder so. Aber macht dann so ein Hey! Und gibt dann dieser Kochdrohne dann irgendwie so einen kleinen Klaps. In der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Und es dauert, glaube ich, einen kleinen Moment. Und dann, außer natürlich, Saren, du hättest jetzt noch weitere Stolperstellen irgendwie noch in die Wege geleitet, aber wenn du so guckst. Nur ganz kurz. Ja. Ja. Ist, um so ein bisschen zu beschreiben, was Saren vorhatte. Er hat natürlich jetzt nicht die. Also er ist jetzt kein Tech-Gott, der irgendwie in so einer Servierdrohne irgendwie jetzt einen Androidenabsturz simulieren könnte und da irgendwie einen Test zu machen. Das nicht. Aber er hat schon irgendwie ein bisschen geschaut, hey, können die wirklich komplexere Problematiken zwischen Hardware und Software und vielleicht auch irgendwie diversen Routinen, die da so laufen, tatsächlich können die gelöst werden und sind die nachhaltig gelöst worden. Und das nachhaltig wird sich ja spätestens dadurch bemerkbar machen, dass er regelmäßig halt jetzt Logs bekommt. Ne? Mhm. Das heißt, da kann er schon einschätzen, okay, maybe sollten wir sie vielleicht nicht unbedingt sofort an Tal lassen, aber sie wären auf jeden Fall eine große Hilfe, was so die Reparatur von Dingen anbelangt. Und hey, die sind halt nett. Also die sind halt total lieb. Und vielleicht haben die auch ein cooleres Schiff. Vielleicht noch mal so ein bisschen Outgame, also so prinzipiell ist es wohl anscheinend so, wenn ich die Werte so ein bisschen noch mal zu Rate ziehe, ist, dass die natürlich, weil sie so sweet sind und so lieb, tendenziell einen höheren Charisma-Wert haben, schon ein bisschen geschickter sind, vielleicht auch mit Weisheit ein bisschen mehr, aber die sind jetzt, der durchschnittliche Skittermänner ist nicht ganz so clever, also nicht ganz so schlau, aber wie ihr seht, gibt es ja durchaus unterschiedliche und die haben anscheinend unterschiedliche Fertigkeiten. Und dann scheint Kleppi zumindest, ja, er scheint dann sein Fachwerk zu verstehen. Bin mal gespannt, was irgendwie Mibi kann oder Lumpi, aber Kleppi scheint da gut was zu wissen. Und das Nachhaltige, ja gut, also da können wir dann nochmal drauf eingehen. Also wenn du sagst, du legst da jetzt nicht noch mehr Steine in den Weg, würde sich auch die Drohne dann so dann wieder auf an ihrem Kabel so langsam zurückschlängeln irgendwie und dann wieder in die Ursprung, also wie so ein Reboot, erstmal in die Ursprungsphase wieder und dann so den Arm bewegen und dann so Schnitzel in Fett und Pommes und so eine Routine irgendwie ausführen, das würde schon passieren. Und du siehst so wie Clappy, so die 6 Ärmchen so. My work here is done. Saren ist da auch tatsächlich für den Moment recht beeindruckt, weil er damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wäre er der Typ, der jetzt auch sofort Leute irgendwie direkt loben würde, wenn er nicht erstmal eine gewisse Zeit mit der Person irgendwie verbracht hätte. Was er aber macht, ist tatsächlich, er nähert sich und kommentiert das dann halt auch tatsächlich und sagt dann, das habt ihr sehr gut gemacht. Ich habe es von da hinten beobachtet und ihr seid definitiv technisch sehr begabt. Mein Respekt. Hey, danke schön. Wir wollen ja auch nur helfen. Das sehe ich. Ja. habt ihr ein eigenes Schiff? Ja, so ein kleines. Bibi fliegt das. Nun ja, ich glaube nicht. Ah, und er schaut, wer von den anderen beiden das wohl sein mag. Und Bibi macht so. Ah. So ein Fingerzeig. So, hey. Ich glaube, alle schon flirten. Es war kein Flirten, das will ich dir machen. Plot. Kam wahrscheinlich auch nicht so an. Ja, genau. ja, das ist doch super. Ihr wollt helfen. Ja. Was wollt ihr eigentlich was dafür? Also, nur helfen ist ja keine Belohnung. Wie, warum denn nicht? Na klar, ist helfen eine Belohnung. Oh. Wäscher macht so im Hintergrund so mit der Hand so am Hals so, sag mal, du aufhören, es reicht. Du musst jetzt nicht weitermachen. Wir nehmen das einfach so, wie es ist. Ist doch super. Habt ihr eine Versicherung? Was? Seid ihr versichert? Was man halt so fragt. Bitte einmal Nachweis über Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz. Bitte auch die Lohnsteuerkarte ablegen. Steuer-ID. Und dann noch Funklizenz, alles. Einzureichen in 14 Tagen. Die Verordnung nach DIN, irgendwas, dass sie da überhaupt das dürfen, was sie machen. Also Passierschein A38, auch noch bitte zusätzlich. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, wir sind über das Fiskarium verdingstet. Die sind die Chefs, also naja, theoretisch so. Naja, die sind auf jeden Fall eine Lebensversicherung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, die lassen uns helfen. Hilfe zur Selbsthilfe oder so. Ja. Der Saren dreht sich zu Wäscher und du willst sie wirklich mitnehmen? Sollen wir sie wirklich an Tal heranlassen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich meine... Du hast... Also ich fand das sehr überzeugend gerade. Also ich bin... Und man sieht so richtig so die Herzen in Wäschers Augen. Die ist überhaupt nicht neutral. Die ist einfach nur so... Liebt die drei Mappy, Clappy und Dumpy einfach jetzt schon. Und ich finde, sie haben sich bewiesen. Also. Können wir den Trog mitnehmen? Ruft ja, einer natürlich. Von den dreien. Ja. Wie groß ist der Trog? Ja, die müssen jetzt schon zu dritt, so, also es ist schon so ein, dass drei daraus essen können, wie aus drei, die aus einem großen angehäuften Teller irgendwie essen. Das ist schon. Ja. Und die essen auch schon wieder, also es ist schon wieder Essenszeit. Ich biete ihnen auch ein paar von meinen Pommes an, weil ich habe ja Pommes, die ich auch vor Ort gerade esse und möchte als Geste des Zusammenkommens und dass wir jetzt auch quasi einen Vertrag haben, meine Pommes mit ihnen teilen. Und reiche einmal so nach unten den Teller. Möchtet ihr ein paar Pommes? Oh cool, ja! So werden im Schnitzelzwerg Freundschaften besiegelt. Ja. Jetzt werden Pommes geteilt. Verträge werden so. Ja, genau, der Pommesvertrag. Da werden Verträge gemacht, ja. Wir wollen ja nichts, deswegen kann man ein paar Pommes geben. Ja, den Trock dürft ihr mitnehmen, auf jeden Fall. Cool! Ja, gibt es irgendetwas zu wissen, also sonst, was ihr benötigt für, ich weiß nicht, eure Hilfe? Oder seid ihr ausgestattet mit Rock und Rucksack? Wir haben unsere Sachen hier. Das Schiff dockt noch an. Aber wir können ja hinterher fliegen oder mit dran. Wir müssen erstmal gucken, ob wir helfen können. Sehr gut. Erstmal gucken und dann kann man schauen. Oder Saren? Ich gucke zu Saren. Und ich übermittle dir einmal über unsere Lashunta-Communication so. Du darfst sie nicht so unterschätzen. Sie haben sich bewiesen. Die Worte hallen tatsächlich nach und du kannst auf jeden Fall anhand seiner Reaktion wahrnehmen, dass er das kam schon an und auch dieses Unterschätzen, das sind alles so Dinge, mit denen er konfrontiert wird, die er, man merkt es halt auch an seiner Reaktion und wie er sich so verhält, ne, das war ja auch erstmal grundsätzlich ein Misstrauen den dreien gegenüber, vor allen Dingen, was so die Fähigkeiten anbelangt. Und da ist, also, da kam, also hat schon was gelernt an diesem Tag. Das würde ich sagen, merkt Wäscher auch tatsächlich. Ich meine, sind ja jetzt schon einige viele, viele Tage oder wie auch immer man das bei diesen Reisen nennen mag, die wir jetzt so als Gruppe unterwegs waren. Und du merkst, dass das, was du gesagt hast und das, was er so erlebt hat an dem Tag, das kam schon an. Da hat er schon was gelernt und er nickt erstmal nur. Und du weißt, okay, dieses Nicken, wenn er das macht, ist das maximale Zustimmung. Er braucht nichts sagen in dem Moment. Das von hinter der Theke Mercators Stimme so: Nehmt ihr die drei jetzt mit? Die sind schon ewig hier. Und Saren sagt nur: Ja, erst mal gucken, dann kann man schauen. Ja gut, nimm sie mit. Devian beäugt das, also diese ganze Szenerie hat er lange einfach nur so irgendwie beäugt und zuckt so mit den Schultern und steht dann so auf und meint dann so: Ja, hey, dann ist es wohl besiegelt. Dann können wir ja wieder und er wackelt so mit seinem Schädel wieder gen Schleuse, wo euer Schiff dann andockt. Ja, Tick, mein Gesicht tut auch vom Lachen ein bisschen weh. I can relate. Exposed hier. Private Konversation. Das ist so witzig. Ich werde die ganze Zeit mega am Lachen, und aber damit ich nichts unterbreche, gemutet. Also ich habe hier echt die Zeit meines Lebens. macht ihr euch denn gemeinsam rüber wieder? Sammelt euch soweit? Oder habt ihr noch irgendwas vor beim Schnitzelzwerg? Und vor allen Dingen geht das Licht wieder irgendwann an und so? Es ist, glaube ich, ja immer noch aus. Also es ist immer noch so ein... Wir gehen einfach an Musik aus. Das bleibt aus. Also Saren hat da jetzt nichts geändert. Er würde seine Spuren natürlich so ein bisschen verwischen, aber wenn man möchte, kann man das wieder einschalten, aber er macht es jetzt nicht. Also es ist jetzt keine Full-Service-Geschichte hier. Okay. Nee. Keine Full-Service. Dafür ist die Drohne bitte. Du hast doch kaputt gemacht. Das weiß ja keiner. Kein Wunder, dass der Laden nur 2,5 Sterne hat, oder was? Wenn da öfter mal das Licht ausgeht. 2,5 Sterne, ja. Und die Bestellung hat echt lang gedauert. Ja. Naja. Der wurde jetzt nicht besser, unbedingt, nachdem er da war. Also. Ich glaube auch nicht. Naja, aber wir haben Hilfe gefunden. Ja, das habt ihr. Das also, habt ihr. Hilfe. Wir gucken mal. Ja, also ich würde dann, also ich habe nichts mehr dort zu tun. Ich nehme meinen To-Go-Becher Krötenschnaps und meine kleine Packung Pommes, die ich noch mehr habe einpacken lassen. Und wäre dann ready to go. Eine kurze Frage. Hat der Schnitzelzwerg, weil er so analog unterwegs ist, vielleicht sowas Cooles wie so offizielle Streichhölzer in so Pappe? Das machen ja manche Restaurants, so Roadstops und so. Gibt's das da auch? Was die an den Tischen immer mal wieder so haben, sind so Bierdeckelchen irgendwie. Mit so Bierdeckeln, wo auch so ein stilisiert irgendwie, da muss ich mal, schreib mir mal auf, Logo Schnitzelzwerg. Irgendwie so mit so einem Schnitzel im Hintergrund und so einem Zwergen stilisierten Gesicht. Ich muss mal gucken. Schnitzelzwerg, ja, und da ist irgendwie so draufgeschrieben und so. Die Bierdeckelchen halt, ja. Ja, nimm da vielleicht mal so zwei, drei mit. Okay, die darfst du dir gerne aufschreiben. Schreibe ich mir auf. Schnitzelzwerg, Bierdeckel. So eine Lieferkarte, vielleicht liefern die Schnitzel. Boah, ich glaube, ich würde bei Lieferando zum Beispiel Läden bestellen, die Schnitzelzwerg heißen oder irgendwas mit Schnitzeln, ist immer so. Ja, also wie gesagt, kannst du soweit mitnehmen, gar kein Problem. Merketosh ist irgendwie noch mehrere andere Schaltkästen irgendwie durchgucken und irgendwie klick, klick, klick, klick, irgendwie die Sache auch mal. Auch die, zumindest in der Routine, außer du hättest es jetzt bewusst nicht ausgeschaltet, aber auch dieses Schild draußen, was ja zum Schnitzelzwerg draußen groß irgendwie projiziert oder sowas, wäre dann auch aus, außer du hättest es extra angelassen. Du könntest es auch umschreiben, also da kann jetzt auch Kacknase stehen oder so, was auch immer. Gut, das sieht, na gut, würde Makertosh noch nicht mal sehen jetzt in dem Augenblick. Bevor wir gehen. Ja. Ach, sorry. Oh, noch einer. Ja, sorry. Noch einen raus. So. Bis wir mal abhauen. Ich würde mich noch mal kurz zu Davian drehen und ihn dringend fragen, ob er, Davian, ich habe eine dringende Frage. Hast du an Bord Aspazerin gegen Kopfschmerzen? Ich weiß ich nicht. Hast du keinen Erste-Hilfe-Koffer, der ist verpflichtend an Bord? Die Versicherung zahlt sonst nicht. Er klopft halt nur so auf seinem Schädel und meint, passiert mir recht selten, weißt du? Okay. Guck mal. Okay. Ich würde noch mal ganz kurz noch mal auf die Karte gucken, weil ich meine, hier gibt es ja alles Mögliche. Vielleicht hat er ja auch Aspazerin, der Schnitzelzwerg, zufällig. Weil manchmal hat man hier vielleicht einen oder anderen Kater. Aber... Was du da findest, ist zwar nicht Medikament in Reinform, aber irgendwas, was so ein Cocktail irgendwie... Also so ein Hangover-Cocktail wird das irgendwie verkauft, irgendwie. So von wegen mit Antioxidantien und mit Elektrolyte und so. Irgendwie sowas ganz Seltsames irgendwie. Oh, sorry. Ja, der Zoom-Effekt ist bei Marcel schon wieder. Er macht das immer sehr dramatisch. Dann. Die Kamera dreht hohl und er macht dann immer... Okay, also das würde ich auf jeden Fall nehmen. Also das ist gut für Tick. Okay, das ist auch so ein fertig Getränk mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht das Spezielle. Ja, das kannst du dir auch gerne aufschreiben. Ist auch eine gute Mischung, ne? Schnaps und Anti-Hangover-Medizin. Ja. Ich weiß ja noch gar nicht, was du hast, aber... Ist man vorbereitet. Ich bring mal beides mit. Wie nennt sich das? Hangover-Drink. Okay. Ja, irgendwie so ein Hangover. Sören, du hattest einen. Einen hast du noch. Einen habe ich noch. Und zwar, ich meine, es ist relativ spärlich beleuchtet, aber sind die Lashunta noch da? Ja, die sitzen da und müssen irgendwie mit so einer Terminal-Taschenlampe müssen sie irgendwie ein bisschen grummelig über diesen Plan dann gucken. Ja. Okay. Aber die sind jetzt nicht irgendwie aktiv geworden, als es da dunkel wurde oder sonst irgendwas. Die sind da. Sind da einfach so zugange. Mhm. Du hast aber natürlich, okay. Vielleicht ist das da nicht so bewusst gewesen, aber du hast natürlich darüber, dass du Vollzugriff zur Station hast, kommst du zumindest bis zu der Elektronik der anderen Schiffe auch, weil die ja angedockt sind. Die sind von den Sicherheitssystemen wahrscheinlich anders aufgestellt, aber darüber hast du dann natürlich darüber dann auch Möglichkeiten. Zumindest auch so Informationen könnte ich mir vorstellen, wie, ich sag mal so analoge Vergleich, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin, kann ja auch jeder mein Nummernschild lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man da so andockt, genau, dass man so Schiffskennung und wer ist das und wo kommen die her. Mhm. Das wird Saren wahrscheinlich nachher mal so in einer ruhigen Minute mal abprüfen. Nicht jetzt offensichtlich und auch nicht sofort, aber er ist schon sehr neugierig, was da so parkt. Erinnere mich nochmal, dann bringe ich das nochmal mit raus. Also verlasst ihr den Schnitzelzwerg? Ja. Dieses schöne Etablissement, ich bewerte es auch, wenn ich später in meiner Kabine bin, entsprechend. Oh, das wird herrlich, die Werbespots dafür zu drehen. Ich liebe es jetzt schon. Okay, ihr verlasst immer noch den ziemlich zappenduseren Schnitzelzwerg. Begebt euch durch die Schleuse und steht dann relativ schnell auch wieder als Gruppe in dem Gang, ich habe noch nicht gesehen, dass einer sagt, um Gottes Willen, ich muss jetzt sofort schlafen, deswegen mache ich jetzt gerade eben noch weiter. Also solange mich keiner aufhält, mache ich hier Pen and Paper. ihr guckt so in den Flur und gerade eben, es riecht säuerlich irgendwie, was vorher so nicht der Fall war. Ihr guckt so den Flur entlang, hört so ein paar Stimmen oder Geräusche irgendwie. Es ist im Gegensatz zum Schnitzelzwerg ganz gut beleuchtet. Und die Skittermänner folgen euch. Nicht vorneweg, also die lassen euch schon dann erstmal gehen und die gucken sich so zu dritt halt so von unten so alles so an, so voll interessiert, so, hier kann man aber viel helfen. Und dann, sieht, wer steht vorne? Davian jetzt nicht, wer von euch steht vorne? Naja, Anführerin haben wir ja gesagt, ist ja Wäsche anscheinend. Ja, offensichtlich ich natürlich. Dir fällt nur noch als erstes auf, dass vor dir irgendwie so in 3-4 Schritt Entfernung irgendwie eine Flüssigkeit irgendwie ausgekippt wurde auf dem Metallfußboden. Oh Gott. Okay. Ich würde mich mal so hinknien und mir diese Flüssigkeit mal angucken, vielleicht mal mit dem Finger und so zwischen den Händen, so zu den Fingern. Schön Biowissenschaften jetzt. Ich bin Wissenschaftlerin, also kann ich das analysieren, was das ist? Ja, bitte, mach mal einen Probenwurf. Dann mache ich das doch mal. Bitte, also wenn du so, ich bin Biowissenschaftlerin. Ja, pass auf. Ach du Scheiße. 4, super. Also aber ich habe auch noch 7, also 11. Also 11. Ist nicht so krass, aber... Das ist Erbrochenes. Und zwar ist das Erbrochenes stark verdünnt mit einer Flüssigkeit. Es sind ein paar, ich glaube, und also würde ich jetzt so nach dem, was ich so mitgenommen habe, wahrscheinlich irgendwie so ein paar irgendwie unverdaute Bonbons irgendwie. Und du siehst auch so, dass es so im Boden, in dem Gatter so versickert ist. Und du weißt auch, dass es nicht so ganz, das ist ja schon ein bisschen liegt es hier. Ist jetzt nicht nicht in der letzten Minute passiert. Und aufgrund der Zusammensetzung würdest du sagen, und aufgrund der Menge, dass das von einer kleinen Person sein müsste. Und das würde dann entweder auf Izuki oder Halbling dann auch dementsprechend passen. Also ich habe diese Flüssigkeit so zwischen den Fingern und reibe die so und rieche da auch so dran und den Finger so ganz schnell weg von der Nase und bin so und drehe mich um und sage, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber das ist Erbrochenes mit, und ich gehe noch mal so ein bisschen näher dran, Bonbons darin. Ich weiß nicht, also entweder es muss von Tick sein oder von Tisha anhand der Menge zu urteilen. Ich kann mir nicht erklären, also, ja. Oh, sollen wir helfen, es wegzumachen? Meint Mibi dann zu dir. Nein. Vorsicht, geht im großen Bogen herum und lauft weiter. Und ich stehe auf und ich würde dann jetzt direkt mal Tick aufsuchen, weil irgendwas stimmt da ja nicht. Also ich meine, ich habe das ja gesehen im Internet, ne? Ich habe ja auch nebenbei mit Tick geschrieben und mit diesem den Hashtag angeguckt, aber konnte das Ganze noch nicht so ganz zusammenreimen, was da passiert ist. Muss jetzt mal nachfragen. Du kannst gerne dann vorgehen und den Geräuschen auch soweit folgen. Das sind aufgeregte Geräusche. Das bestätigt sich auch, sobald die Tür dann irgendwie dann aufgeht. Und achso, ich dachte, weil ich gerade großen Moment gesehen habe, dachte ich, ich muss kurz und du siehst, wie Tisha auf jeden Fall irgendwie was versucht an ihren verschiedenen Monitoren zu verwalten und immer mal wieder zu Tick irgendwas rüber zeigt. Was macht Tick gerade eben? Tick sitzt an der Wand, so mit angewinkelten Beinchen, hat die Energy-Dose noch in den Pfötchen und starrt auf die Bildschirme, wo sie sich selber in unzähligen verwurstelten Videos, Meme-Compilations, Reactions, Restreams und was weiß ich alles noch sieht und kann nicht glauben, was da passiert. Diskretion. Die Infosphäre liegt sich einfach wirklich virtuell in den Armen. Das ist einfach alles. What a time. Frieden. Ja, genau. Welt. Nur noch dieser Hashtag. Stell dir so cool vor, wie dann so eine Vesk einfach in so einem Reaction-Video voll am Weinen ist, einfach. Du musst eigentlich dann ein Reaction-Video auf die Reaction-Videos machen, Tick. Wie du drauf reagierst, wie andere drauf reagieren. Ich werde jetzt einfach Internetstar, habe ich mir überlegt. Keine Streamer-Maus. Streamer-Maus. Okay. Ja. Why not? Ja, plötzlich noch, also es gibt ja auch Klassenwechsel und so. Also es gibt ja. Ja, was möchtest du andeuten? Du kannst ja, wenn ich das noch richtig weiß, ich glaube, es gibt ja extra so eine Klasse, die auf Streamer total passen würde. Also falls du plötzlich doch merkst, huch, müsstest es nochmal raussuchen. Ist hier wirklich ein Wandel, eine Metamorphose, die hier passiert. Du, das ist eine Entwicklung, richtig. Also du gehst da richtig durch so, weiß ich nicht. Ja. Du findest dich auch selbst. Ich bin richtig in so einer Sinnkrise, ich merke das schon. Ja, ich gucke so zu der Kotze, so, ja. Kann man so sagen. Ja. Es gibt ja so ein Promi, das gibt's ja wirklich. Also es gibt so ein Promi dann auch. Oh, wow. Ja, ja. Oh. Und das hat halt, das ist auch lore-bedingt auch wirklich so, dass du hast ja diese Skills, für die du ja diese Resolution-Punkte einsetzen kannst. Und ich glaube, auf einer höchsten Klasse tatsächlich kannst du halt Follower losschicken, die Sachen für dich machen. Das geht dann. Also da gibt's echt so Sachen, Ich habe hier nochmal das... Oh, da sehe ich mich. Ja, ja. Ja. So, also wie der Rattenfänger von Hameln, nur andersrum. Ja, ja. Irgendwie. Ja, ja, ja. Ich habe hier auch noch so richtig coole... So, ja, es, das ist... Es gibt, ich habe hier gerade noch so das Einsatz... Es gibt noch so ein Einsatzhandbuch übrigens mit Charakteren, mit so Zusatzmotiven und dergleichen. Da gibt es schon coole Sachen. Adelsspross, Genießer, dass du halt Foodie bist im Weltraum, Athlet, Straßenkind, Trickbetrüger, ja. Wache, allen möglichen Kram. Also gibt es sehr coole Sache noch. Kein Thema. Ich bin da... Ha. Klassenwechsel, ja. Kein Thema. Wer weiß, wohin die Reise geht. Aber auf jeden Fall sitzt Tick an der Wand mit angewinkelten Beinchen und starrt die Bildschirme an. Und so die Bildschirme spiegeln sich so in den großen Augen wieder. Oh. Saren betritt auch den Raum und schaut nur so und sie sieht da einfach gerade diese Situation, hat auch vielleicht so ein bisschen den Geruch von Erbrochenen in der Nase. Oh Gott. Und fragt so, was? Die, was? Warum? Geek, alles okay bei dir? Lasst uns vielleicht die Schleuse des Raumes schließen. Das riecht hier etwas säuerlich. Ach, besser. Tick hebt so den Kopf und dreht ihn so ganz langsam zu den beiden hin. Und die Augen füllen sich mit Feuchtigkeit. Und sie sagt so ganz, ganz leise und ganz schwach: Ich bin viral. Veshal guckt so zu Saren, so nach dem Motto, wir sind mal 15 Minuten nicht da und what? What? Was macht sie hier? Was? Und er sieht auch die Bildschirme und diese Hashtags und alles und. Ist das Tal? Oh. Hört ihr einen von den drei Kleinen rufen. Ach so, okay, Moment. Das sind, ich zeige so auf unsere drei kleinen Freunde, unsere neuen Freunde, Dick. Guck so mal. Viel Veränderung an einem Tag. Das sind, und ich verhau die Namen wieder, Klippi, Kleppi, Mumpi. Hä? Nein, Lumpi, Kleppi, Mimi. Genau, sie sind da, um Tal zu helfen. Tisha hilft uns jetzt auch mit Tal. Siehst du, toll. Und Wäscher stürzt so nach vorne, weil ich sehe ja, dass Tick offensichtlich echt nicht gut geht. Und streichelt so einmal über den Kopf und sagt so, hast du große Kopfschmerzen? Ich habe dir ein Getränk mitgebracht, das soll helfen. Ja, bitte. Was, hast du das bekommen? Das ist besser. Probier mal das. Und wenn das nicht hilft, gehe ich noch mal gucken im Schrank. Davian hat bestimmt auch noch andere Medikamente. Was ist das? Also in welcher Form ist das? In einer Flasche, in einem Becher, in so einem Auch in so einem Quetsch? To-Go-Becher. Auch im To-Go-Becher? Ja, ja, das ist auch ein To-Go-Becher. dann setzt Tick das an und riecht erstmal kurz dran und kippt es dann auf einmal runter. Danach schüttelt sie sich so und setzt sich wieder hin und wird wieder so ein bisschen schlaff. Ich habe da im Kopf, dass es irgendwie so eine Mischung aus Sportgetränkgeschmack ist, mit so einem Zitrusleichten, aber auch so einen leichten, als ob man so ein, ne, wenn man Medikamente so zu irgendwie ja. so eine Mischung irgendwie. Ja. Oh, dieser Moment, wenn man schon irgendwie die Tablette zwischen den Lippen hat, aber das Wasser noch nicht irgendwie eingegossen hat und dieser Geschmack, da fängt es schon so an, so sweet zu werden. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Ah, schön. Nicht. Aber es hilft. Bestimmt. Bestimmt. Also Tick wird wieder so ein bisschen schlecht, aber es geht noch. Okay, dann möchtest du erzählen, was passiert ist? Vielleicht? Und Tick stammelt so ein bisschen rum, weil es ist ihr halt, also so langsam ist der Kopf ein bisschen klarer geworden. wenn man halt so dann da sitzt und naja. Und es ist ihr auch so ultra peinlich, was passiert ist. Und so richtig erinnert sie sich auch nicht mehr daran, aber weil es ja diese Videos gibt, kam dann natürlich die Erinnerung, was dann nochmal ein bisschen unangenehmer ist. Und sie fängt an zu stammeln. Da sind nur so, ja, so einzelne Wortfetzen oder Satzteile hörbar, irgendwas von Tal helfen und entschuldigen und schlimmer gemacht und also es ist nicht so ganz verständlich, was sie da mitteilt. Und dann sinkt sie wieder so ein bisschen in sich zusammen. Ich schicke eine Nachricht an Saren über unsere Lashunta-Verbindung und frage, hast du verstanden, was hier genau passiert ist? So. Und anstelle einer Antwort telepathisch hörst du einfach nur so. Ich versuche mir im Internet zu verbinden, offensichtlich. Ja, es klang so, als ob du das ISDN-Geräusch machst gerade. Ja. Ja, also es ist der Kaffeeaufbereiter von Saren, der da irgendwie in seiner Hand wieder aktiviert wird und es wird da gerade Espresso oder wie auch immer. Mhm. Und was sehr cool ist, er muss es halt nur aufmachen, kann direkt trinken und er ist wirklich nur so eine wie dieses Ben Affleck-Meme mit der Zigarette, ja. So steht er da halt mit diesem Kaffeebehälter und trinkt einfach nur so ganz. Und dann pain of existence. Und dann schaut er dich halt einfach direkt an und antwortet einfach direkt verbal. Ich weiß auch nicht, was das für ein Tag war. Ich weiß es auch nicht. Heute war aufregend. Sehr. Davian hätte, glaube ich, den Raum einfach verlassen so. Der hätte sich gedacht, na okay, ihr macht das schon. Okay. So macht das schon. So. Hauptsache okay. Einer macht die Kotze weg, so, okay. Immer diese organischen. Ja, wobei, naja, nee, immer diese lebenden. Organische ist er ja trotzdem, aber naja. Die Skittermänner sind immer so, die sechs Händchen in die Hüfte und immer so gucken so, ja, wo sollen wir dir jetzt hier helfen? wo ist es denn? Tisha ist weiter am Zahlen sortieren und ihr seht so, wie sie irgendwie mehrere Sachen hin und her schiebt und irgendwie weiter Statistiken irgendwie aufploppen. Die sichtet das Ganze jetzt irgendwie so noch und es ist wohl noch nicht so ganz klar das Ausmaß des Ganzen. Es fängt auch schon so ihr Terminal an, irgendwie ab und an auch zu klingeln, wo sie aber noch nicht rangeht. Und ja, es ist wohl irgendwie da echt noch eine ganze Ecke so zu erklären, was wir da jetzt irgendwie so daraus machen. Oh Mann. Habt ihr noch einen für die Szene? Ansonsten würde ich hier vielleicht zumachen. Das ist doch, also ein schönes. Ich hab's so richtig schön, Ganze so richtig schön richtig schön irgendwie so vorstellen. Wir sind auch so ein bisschen im Hintergrund so das Video. Wir sind auch wie das Pizza-Meme, Sarah und ich. Von hier. Nicht Parks and Recreation. Oder was? Ja, Parks and Recreation. Community. Genau. Ja. Komm so zurück und keine Ahnung. Ja. So ungefähr. Ja. Und im Hintergrund oh, das war jetzt wirklich Video. Und Tick hat irgendwelche Filter im Gesicht. Oh. So ein Hundefilter oder diese Nierenkatze. Oh mein Gott, ey. Tick als Nyan-Cat, wie fantastisch ist das? Und dann aus dem Video dann einfach irgendwo dann so ein Wort rausgeschnitten, was dann hinterlegt wird, was sich immer wiederholt, was dann wie Nyan-Cat klingt. Genau. Genau. Oder sagt einfach nur Tick, Tick, Tick, Tick, Tick, Tick, Tick oder so, keine Ahnung. Oh Mann, ey. Das war echt. Na gut, dann machen wir diese Szene zu. Oh, und ui, ich bin gespannt. Bin gespannt, was als nächstes mit euch passiert. Ich bin auch gespannt, aber das war so witzig heute. Ich hab so viel gelacht, Leute, ey. Boah.